Microworking. Wenn Sie heute einen Nebenjob wollen, keine besondere Ausbildung haben und auch keine Lust, während der Arbeit das Haus zu verlassen, bietet die neue digitalisierte Welt ja auch dafür eine Möglichkeit. Das sogenannte Clickworking, also Jobben per Mausklick. Es ist gewissermaßen die höchste Steigerungsform der beiden Trends, die sich gerade bei uns breit machen: der Jobwanderung ins Internet und der Globalisierung der Billigarbeit. Clickworking funktioniert so. Man meldet sich auf einer Microworking-Plattform an, Sie tragen Namen wie Mingle oder YouGov und füllen dort gegen Geld Umfragen aus. Beide Plattformen sind Online-Marktforschungs- bzw. Meinungsforschungsinstitute, die ihre Erhebungen zum Beispiel an Unternehmen verkaufen. Einer unserer Studenten an der Kölner Journalistenschule, an der ich gemeinsam mit meinem Mann unterrichte, hat 2018 einen 24-Stunden-Selbsttest auf diesen Plattformen unternommen, um herauszufinden, wie viel Geld er tatsächlich in dieser Zeit verdienen kann. Er musste Umfragen über Heckenscheren und Bier ausfüllen, Fragen zu Politik, Wirtschaft und Fußball beantworten. Er testete in den 24 Stunden auch eine zweite Variante des Microworkings, Apps, die winzige Aufträge vermitteln, für die man dann doch das Haus verlassen muss. Die Plattform AppJobber zum Beispiel vermittelt den angemeldeten Microjobs in der eigenen Umgebung. Den Studenten schickte sie während seines Testlaufs etwa in all die Filialen, wo er Getränkepaletten fotografieren sollte, 4,50 Euro Entlohnung pro Foto. Die Auftraggeber des App-Betreibers sind die Hersteller der Produkte, um die es bei den Aufträgen geht, in diesem Fall also der Getränkehersteller. Die Unternehmen finden auf diese Weise heraus, ob die Handelskette ihre Waren tatsächlich auf die Weise im Markt platziert und präsentiert, wie es vertraglich vereinbart wurde. AppJob hat nach eigenen Angaben Kunden wie Sony und schon 350.000 angemeldete Jobber. Konkurrent StreetSpotter ist demnach noch größer und hat schon 600.000 angemeldete Nutzer im Land. 4,50 Euro für ein schnell im Supermarkt geknipstes Handyfoto klingt erst einmal nicht so schlecht. Aber auf einen annehmbaren Stundenlohn kommt man mit den Mikroaufträgen trotzdem nicht. Es gibt einfach noch zu wenige, um zum Beispiel von einem Laden zum nächsten in der Nachbarschaft weiterlaufen zu können. Die Apps sind als echter Nebenjob nicht geeignet, eher als Zubrot für Einkäufer, die ohnehin gerade zufällig in diesem Supermarkt sind. Unser Student fotografiert während seines 24-Stunden-Einsatzes noch eingeschweißte Leberwurst in einem anderen Supermarkt, dafür gab's 3,50 Euro, und füllt so lange Umfragen aus, bis er vor Müdigkeit fast umkippt. Am Schluss ertappt ihn die automatische Qualitätskontrolle eines der Umfrageportale sogar dabei, unlogische Antworten gegeben zu haben und bezahlt ihn deshalb nicht für seine letzte Umfrage, an der er immerhin schon 10 Minuten gearbeitet hatte. Sein Verdienst nach 24 Stunden Clickworking? 23,35 Euro. Und davon bekam er nur einen Bruchteil, nämlich 8 Euro ausbezahlt. Bei den Umfrageplattformen müssen die Teilnehmer erst auf einen bestimmten Geldbetrag kommen, bevor überwiesen wird. Das Fazit: Von solchen Microjobs im Internet zu leben und sich vielleicht sogar eine Sozialversicherung zu leisten, ist völlig illusorisch. Genau deshalb muss sich die Politik heute dringend auch mit diesen neuen Arbeitsformen beschäftigen und deutliche Antworten auf die Frage finden, wie sich Menschen, die auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienen, langfristig absichern lassen. Denn eines steht fest: Das ist der Arbeitsmarkt der Zukunft oder zumindest ein großer Teil davon.